ganz hervorragend. In der Konzentration auf die wesentlichen Punkte. Ja, das ist aber. Sitzung des heutigen Tages. Passiamo all'ultima parte di questa seduta, che sarà dedicata alla Svizzera. Ich darf Herrn Professor Meyer, der Ihnen wahrscheinlich allen bekannt ist, begrüßen, der inzwischen unter uns ist und der ja morgen sprechen und den Gesamtzusammenhang der Squilibri culturali tra Cattolicesimo e Protestantismo aufgreifen wird. Und bitte Sie jetzt, Herrn Kollegen Stadler zuzuhören. Herr Professor Stadler ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, ein hervorragender Kenner der schweizerischen und europäischen Geschichte des 19. Jahrhunderts. Er hat soeben den ersten Band einer Pestalozzi-Biografie vorgelegt und neben vielem anderem ist in unserem Zusammenhang eben fundamental sein großes Werk über den Kulturkampf in der Schweiz, welches vor einigen Jahren erschienen ist. Und über das Thema dieses magistralen Werkes wird er zu uns sprechen. Danke. Meine Damen und Herren, die Frage nach einem eventuellen Sonderfall des Kulturkampfes in der Schweiz hängt eng damit zusammen, ob die Schweiz überhaupt einen geschichtlichen Sonderfall darstelle. Zunächst halte ich dafür, dass jeder oder doch fast jeder Staat eine historische Einmaligkeit und damit ein Sonderfall sei. Derjenige der Schweiz beruht weniger auf ihrer mitteleuropäischen Lage und der immerwährenden Neutralität, als vielmehr darauf, dass sie ein vielsprachiges Gebilde und doch eine Nation ohne Herrschaftssprache darstellt. Dies auch dank ihrer föderalistischen Struktur, die diese Mehrsprachigkeit und Vielgestalt gleichsam nach unten weitergibt. Das aber heißt im Blick auf unser Thema, dass der Kulturkampf sich in der schweizerischen Realität auf mehreren Ebenen abspielte, zunächst auf derjenigen der verschiedenen Kantone, dann aber auch auf der gesamtschweizerisch überwölbenden Ebene des Bundes. In gewissem Sinne gilt Ähnliches auch für das Deutsche Reich, allerdings ohne die Divergenz der Kulturen, wenn man vom zum Vornherein marginalisierten und als fremd- bzw. reichsfeindlich eingestuften polnischen Element in Preußen absieht. In der Schweiz gibt es in dieser Hinsicht keine trennenden Grenzen zwischen den Sprachgruppen. In allen drei Landessprachen haben wir Verfechter des kulturkämpferischen wie des konservativ-katholischen Prinzips. Ich habe den Kulturkampf einmal als den Investiturstreit des 19. Jahrhunderts bezeichnet, hier in diesem Buch, gewissermaßen als Nachkrise Jahrhundertealter bis ins Mittelalter reichender Gegensätze, wobei es um die Frage ging, ob die Kirche ihre tradierte, mitbeherrschende Stellung in Staat und Gesellschaft auch in die moderne Zeit hinüber retten könne oder preisgeben müsse. Kulturkampf meint aber nicht nur Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat, sondern auch zwischen liberalem und romtreuem Katholizismus. Im weiteren Sinne lässt er sich als Modernisierungskrise begreifen, als Etappe auf dem Weg zur Säkularisierung von Staat und Gesellschaft. Da ich die schweizerischen Gegebenheiten nicht als allbekannt voraussetzen darf, gestatte ich mir einen kurzen Überblick. Den ersten wirklichen Aufbruch in die Moderne brachte die Helvetik von 1798, also der nach der französischen Besetzung errichtete Einheitsstaat ohne konfessionelle Schranken. Diese Ära dauerte nur kurze Zeit, ihre Programmatik aber wirkte ins 19. Jahrhundert weiter, je nach Einstellung als Schreckgespenst oder Vorbild bewertet. Letzteres galt vor allem für die führenden Politiker der Regeneration, die unter dem Impuls der Julirevolution vom liberalen Umbruch in den Kantonen von 1830 an das Sagen hatten und eine Umgestaltung der Gesamtschweiz anstrebten. Ihr kirchenpolitisches Konzept zeichnet sich ab in den sogenannten Badener Konferenzbeschlüssen von 1834 mit ihrem Programm einer staatlich kontrollierten liberalen Nationalkirche. Dieser Anlauf scheiterte, es folgten nach aargauischer Klosteraufhebung und Jesuitenberuf der Sonderbundskrieg und die Gründung des Bundesstaates. Sie warfen den politischen Katholizismus einerseits zurück, boten ihm aber dank der nun verfassungsrechtlich garantierten Niederlassungsfreiheit Chancen der Entfaltung, Möglichkeiten der Ausbreitung, die binnen weniger Jahrzehnte zur Bildung einer starken Diaspora in bisher rein protestantischen Gebieten führte. Überdies erholten sich die katholischen Kantone selbst trotz der Niederlage von 1847 relativ rasch. Zwar blieb die katholisch-konservative Fraktion in der Bundesversammlung minoritär und noch für Jahrzehnte vom Bundesrat, also der Exekutive, ausgeschlossen. In den katholischen Kantonen aber war die Kraft der Kirche ungebrochen, sie wurde gestärkt, als unter dem Pontifikat Pius IX. Allenthalben Pius-Vereine entstanden als Ersatz für eine erst im Werden begriffene Parteiorganisation und eine strikte kirchliche Zentralisation um sich griff. Die Nunziatur verblieb in Luzern, was die römische Protesthaltung gegenüber dem Bundesstaat zum Ausdruck brachte. Sie nahm aber weiterhin wichtige Koordinations- und Aufsichtsfunktionen wahr. Eine neue Generation von Geistlichen setzte sich entschlossen für die kirchlichen Interessen ein. So zum Beispiel Eugène Lachat, der 1863 die große Diözese von Basel mit Sitz in Solothurn übernahm, die große Teile der deutschen Schweiz umspannte, oder Gaspard Mermillot, seit 1864 Pfarrer von Genf und Bischof von Hebron, der sich nicht sehr wählerisch in seinen Mitteln für die Wiederherstellung der Diözese Genf einsetzte. Andere Bischöfe vertraten einen mehr vermittelnden Kurs, so Marie in Fribourg und Greit in St. Gallen. Unklar blieben die Diözesanverhältnisse im Tessin, das der Bundesrat im Kriegsjahr 1859 einseitig von der kirchlichen Bindung an Mailand und Como getrennt hatte. Nur geringen Konfliktstoff ergaben die Bistümer von Chur und Sitten. Nachdem die 1860er Jahre trotz des Syllabus von 1864 und einigen Klosteraufhebungen in den Kantonen relativ ruhig verlaufen waren, brachte das erste Vatikanische Konzil mit der Dogmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit eine rasche Verschlechterung des kirchenpolitischen Klimas. Der Bundesrat hielt sich zwar zurück, doch der durch die demokratische Bewegung wesentlich erstarkte schweizerische Radikalismus, also dieser linke Flügel des schweizerischen Liberalismus, von stark demokratisch, also direkt Willensbildung des Volkes getragenen Überzeugung, dieser Radikalismus ergriff die Gelegenheit, den Konflikt hochzuspielen. Die eben in Gang gekommenen Bestrebungen um eine Bundesrevision ergaben eine diesem Vorhaben günstige Gesamtkonstellation. Zwei kirchliche Entscheidungen führten zur Entladung. Als Bischof Lachat gegen einen sich dem Unfehlbarkeitsdogma widersetzenden Pfarrer vorging, griff die mehrheitlich von liberalen Kantonen beherrschte Diözesankonferenz eine politische Aufsichtsbehörde über das Bistum Basel, griff sie durch und setzte am 29. Januar 1873 ihrerseits den Bischof ab, der nach dem ihm treu gebliebenen Luzern übersiedelte. Eine ähnliche Maßnahme traf die Genfer Regierung, diesmal aber im Einverständnis mit dem Bundesrat, gegen Mermillot, der sich ohne ihr Vorwissen vom Papst zum apostolischen Vikar über Genf hatte ernennen lassen. Er wurde am 17. Februar 1873 aus der Schweiz verbannt und nahm in Frankreich Residenz. Die Berner Regierung ging noch weiter, setzte die mit Lascher solidarischen jurassischen Pfarr ab und wies sie später gleichfalls aus. Sie schuf eine auch für Katholiken verbindliche, für beide Konfessionen verbindliche demokratische Kirchenverfassung mit dem Pfarrwahlrecht. Als der Papst dann in seiner auch gestern erwähnten Enzyklika Etsi Multa Luctuosa die schweizerische Kirchenpolitik mit der preußischen anprangerte, brach der Bundesrat Ende 1873 die diplomatischen Beziehungen zum Vatikan ab und wies den päpstlichen Geschäftsträger, es war nicht mehr eigentlich ein Nuntius, aus. Unter diesem Vorzeichen erfolgte 1874 die Bundesrevision, die einzelne kirchliche Kampfartikel enthielt, zum Beispiel Verbot der Neugründung von Klöstern, Aufhebung der kirchlichen Gerichtsbarkeit, Zivilehe, einen verschärften Jesuitenartikel, aber doch nicht allen radikalen Wünschen genügte und einen späteren Ausgleich nicht verbaute. Die Schwierigkeiten für die Kulturkampfregierungen in den Kantonen begannen schon bald, da die Mehrheit des Kirchenvolkes Rom treu blieb. Die neu geschaffene christkatholische Kirche der Schweiz, ein Pendant zum deutschen Altkatholizismus, gewann trotz Förderung durch einzelne Kantone und Gründerpersönlichkeiten von Rang keine breiten Wirkung. So zog sich die Auseinandersetzung zeitgleich zum deutschen Kulturkampf unentschieden und aufreibend hin. Am meisten betroffen war die katholische Bevölkerung des Berner Jura, die an ihrem verfolgten Glauben unter schwierigen Bedingungen festhielt, dann auch diejenige der Landgemeinden Genfs, was man sich heute fast nicht mehr vorstellen kann, diese damals strikte katholischen, von Sardinien übernommenen Landgemeinde waren, sind heute durch die Großstadt Genf und ihre Agglomerationen langsam geschluckt worden. In etwas geringerem Maße berührt waren das Tessin, Solothurn, Aargau, Basel, St. Gallen, auch Zürich, kaum betroffen, die übrigen Kantone unbehelligt blieben, das ist wichtig, die katholisch-konservativen Kantone. Nachdem Bern schon 1875 vom Bund zur Zurücknahme der Ausweisungen gezwungen worden war, ließ die Erreiferung spürbar nach. Der Radikalismus erlitt wegen der wirtschaftlichen Depression Rückschläge, andererseits nahm der Einfluss der mehr vermittlungsbereiten Katholiken wie des Luzerner Schultheißen Segesser zu. Im Bundesrat arbeitete Emil Welti auf einen Ausgleich hin. Die eigentliche Wende brachte der Papstwechsel von 1878. Leo XIII. Ließ Verhandlungsbereitschaft erkennen, die eine Befriedung der verschiedenen Konfliktzonen einleitete. So im Jura, wo die kirchlich nunmehr tolerierten demokratischen Pfarrwahlen eine Rückberufung der abgesetzten Pfarrer ermöglichten. In Genf gelang die Entflechtung dank der Beförderung Mermios auf den frei werdenden Bischofsstuhl in Fribourg und der späteren Erhebung zum Kardinal. Vor allem ließ sich eine Normalisierung in der Diözese Basel erreichen, indem Lascher als apostolischer Administrator unter Ernennung zum Erzbischof ins Tessin transferiert wurde, also ein klassischer Fall von Promoveatur ut Amoveatur, was dann die Wahl eines neuen Bischofs und später die Bildung des Doppelbistums Basel-Lugano ermöglichte. Ein eigenes Tessiner Bistum wurde damals vom Bundesrat noch abgelehnt. Die Verhandlungen, die zu diesem Kompromiss führten, wurden vom päpstlichen Legaten und nachmaligen Kardinalstaatssekretär Domenico Ferrata und vom Bundesrat Welti auch Ruschone geführt. So konnte der Kulturkampf um 1885 als abgeschlossen gelten, ein Kampf ohne Sieger und Besiegte, in welchem jede Seite wichtige Positionen unter Verzicht auf weitergehende Ansprüche zu behaupten verstand. Die Wahl von Josef Zemp zum Bundesrat 1891 markierte dann den Beginn der vollen Integration des Katholizismus in den Bundesstaat. Sache. Schon vorher hat es natürlich Katholiken im Bundesrat gegeben, seit 1848, aber das war der erste katholisch-konservative Bundesrat. Soweit der Abriss des Faktischen. Das bevorstehende Jahr 1991 ist also ein schweizerisches Jubiläumsjahr im doppelten Sinne. Zur 700-Jahr-Feier der Schweiz kommt die informelle 100-Jahr-Feier der Integration des Katholizismus in den Bundesstaat. Damit greifen wir ein weiteres Stichwort auf. Der Kulturkampf ist nicht nur eine Modernisierungskrise, er ist auch eine Integrationskrise der Einbeziehung der katholischen Gesellschaft in einen modernen Staatsverband, der ja ohne und gegen die Katholiken geschaffen worden war. Trotzdem brachte die Entwicklung nach 1848, wie bereits gesagt, keine Schwächung des schweizerischen Katholizismus, eher ein Revirement, auch eine organisatorische Straffung. Doch lief auch die innerkatholische Entwicklung im 19. Jahrhundert auf eine institutionelle Verfestigung vor und nach dem Ersten Vatikanum hinaus. Zentralisierung also nicht nur von Seiten des Staates gegen die Kirche, sondern auch umgekehrt. Abbau des liberalen und des wessenbergianischen Katholizismus zugunsten des, wie es eben in der Sprache der Zeit hieß, ultramontanen, von Rom aus gesteuerten Katholizismus. Die Integrationsmechanismen spielten somit auf beiden Seiten. Es ist deshalb falsch oder doch einseitig, im Kulturkampf immer nur den Angriff seitens des Staates zu sehen. Es handelte sich vielmehr um zwei zentralistische Offensiven, die aufeinander stießen. Denn die Romkirche der Kulturkampfzeit unterschied sich ebenso eindeutig von der noch stark feudalistischen Kirche des 18. Jahrhunderts wie die erneuerte Eidgenossenschaft von derjenigen des Ancien Regime sich unterschied. Deshalb auch die Schaffung des antirömischen Christkatholizismus, dessen Integration in den Bundesstaat zwar keinerlei Probleme schuf, der aber nur in hochindustrialisierten Gebieten der Kantone Solothurn und Aargau wirklichen Anhang fand. Die Masse der Katholiken lehnte ihn ab, vor allem in den katholischen Stammgebieten. Dennoch darf sein Einfluss als Konfession einer Elite nicht unterschätzt werden. Sein Rückhalt in den katholischen Kantonen widerspiegelt sich auch in seinem relativ starken Anhang in den Parlamenten. Der Modernisierungsprozess richtete sich gegen Restbestände kirchlicher Einflusspositionen, die in vielen selbst katholischen Ländern preisgegeben waren und nun auch in der Schweiz nicht mehr länger zu halten waren. Die geistliche Gerichtsbarkeit wurde beseitigt, die Zivilehe obligatorisch, neue Bistümer durften nicht ohne Zustimmung des Bundes errichtet werden, eine Bestimmung, die gerade jetzt wieder aktuell ist. Dazu kam eine sukzessive Demokratisierung der Pfarrwahl und in verschiedenen Kantonen die Wiederwahl bzw. die mögliche Abberufung der Geistlichen. Manches davon schnitt recht tief in herkömmliches kirchliches Gewohnheitsrecht ein, teilte aber das Schicksal so vieler Neuerungen nach einiger Zeit als selbstverständlich hingenommen zu werden. Schlimmer waren ausgesprochene Kampfmaßnahmen, willkürliche Absetzungen von Geistlichen und selbst von Bischöfen durch Regierungsbefehl, Versuche, den neuen Staatskatholizismus traditionell römisch-katholischen Bevölkerungen aufzuzwingen, was sie zeitweilig in ein regelrechtes kirchliches Katakombendasein zwang. Jakob Burckhardt, der zwar öffentlich kaum je Stellung bezog, hat in Briefen und Gesprächen kein Hehl aus seinen Sympathien für den Katholizismus gemacht. Wer von uns beim deutschen Kulturkampf, und er meinte gewiss auch den schweizerischen, nicht mit Händen griff, dass ein geistiges misshandelt wurde und dass dieselbe Misshandlung auch ein anderes geistiges treffen könnte, dem war eben nicht zu helfen, schrieb er am 12. Mai 1889 dem Papsthistoriker Ludwig, damals noch nicht von Pastor. Der heutige Historiker wird dem rückblickend zustimmen, aber doch auch vor einer zu weit getriebenen Vergeistigung des damaligen Katholizismus warnen. Wo er übermächtig war, konnte er auch sehr repressiv in Erscheinung treten und abweichende Richtungen rücksichtslos eliminieren, und zwar gerade auch dann, wenn sie geistige Werte verkörpern. Das hat dann der Streit gegen den Modernismus gezeigt, den Burckhardt nicht mehr erlebte, an welchem der kurialistische Pastor sich jedoch sehr engagiert, ganz linientreu und selbstverschärfend beteiligte. Es ist denn auch kein Zufall, dass die Kulturkampfzeit keine Blütezeit des katholischen Geisteslebens gewesen ist. Sehr im Unterschied etwa zur Romantik oder zu den Jahren um und nach 1945 mit ihrem Reichtum an katholischen Dichtern und Philosophen. Von der Neuscholastik gingen eben keine geistigen Impulse aus, und von den stärksten geistigen Potenzen jener Zeit verfiel Döllinger der Ausstoßung. Noch eine Frage bleibt zu stellen. Liegen dem Kulturkampf letztlich sozioökonomische Determinanten zugrunde? Das ist gelegentlich angenommen worden, vor allem im Blick auf die nach 1873 einsetzende sogenannte Große Depression. Dem Kulturkampf käme somit Ventilfunktion zu, gesteuerte Ablenkung der Massen von den eigentlichen Ursachen der Konjunkturwende und der Krise. Dieses Interpretationsmuster ist allerdings zu weitmaschig, um wirklich zu überzeugen. Bereits der Zeitplan bereitet Schwierigkeiten. Die eigentliche Eskalation des Kampfes setzt nämlich schon wesentlich früher ein, schon bald nach der Verkündung der päpstlichen Unfehlbarkeit, also in einer Phase noch anhaltender Hochkonjunktur. So dann liegen die Schwerpunkte des Kampfes Berner Jura, Genfer Landschaft nicht in besonderen Reizzonen der ökonomischen Krise. Zudem sind die Vorantreiber des Konflikts auf staatlicher Seite nicht etwa die liberalen Unternehmer und sogenannten Bundesbarone im Umkreis Alfred Eschers gewesen, sondern weit eher politische Ideologen und dem Advokatenstand entstiegene Regierungsmänner radikalen Zuschnitts. Dass vom Kulturkampf nationale Einigungsanstöße ausgingen, ist sicher nicht zu bestreiten, aber sie dienten weniger ökonomischen Zielen als vielmehr der Einbeziehung der Romandie in das staatspolitisch wichtige Programm der Bundesrevision. Die Verwerfung der ersten Verfassungsvorlage im Jahre 1872 zeigte die Stärke der welsch-föderalistischen Opposition, also dieser Opposition, die bei schweizerischen Volksabstimmungen immer spielt. Einerseits sind die Romans gegen etwas und andererseits die katholisch-konservativen der Innerschweiz. Das spielte 1872 noch, aber der kirchenpolitische Konflikt um Mermio und Lascha kam nun der Überwindung dieser Koalition sehr zugute. Sie schuf ein neues Feindbild in diesen Geistlichen und führte also zum Erfolg des zweiten Anlaufs der Bundesrevision von 1874. Schwer zu sagen, ob er ohne dieses verbindende Kampferlebnis die Hürden von französisch und innerschweizerischer Obstruktion genommen hätte. Damit ist auch die Frage angeschnitten, ob sich der Kampf allenfalls hätte vermeiden lassen. Gegen diese Vermutung spricht die Tatsache, dass ähnliche Auseinandersetzungen, wenn auch mit Phasenverschiebungen, anderen Ländern, Sardinien, wir hörten gerade von den Sigardischen Gesetzen, Österreich, Preußen, Deutschland, Frankreich, dann deutlich später ebenso wenig erspart blieben. Zweifellos gehörten sie zum Säkularisierungsprozess von Staat und moderner Gesellschaft. Weder die Kirche noch der Staat wollten beanspruchtes oder innegehaltenes Terrain kampflos opfern. Dennoch gab es Galionsfiguren, die den Kampf wollten und vorantrieben. Das gilt etwa von der radikalen Regierungsequipe Berns in den früheren 70er Jahren, dem Genfer Staatsrat Gertere, auch von Augustin Keller, diesem aargauischen Kulturpolitiker, oder dem St. Galler Hungerbühler. Aber auch katholischerseits fehlt es nicht an solchen Protagonisten der Konfrontation, Mermio vor allem, die Gruppe um die Schweizerische Kirchenzeitung, dieses ultramontane Blatt, das für die Geistlichkeit bestimmt war, ferner der allen Konzessionen abgeneigte Bischof Lascher mit seinem bisher wenig erforschten, einflussreichen Kanzler Dürre im Hintergrund einer eigentlichen grauen Eminenz. So dann manchen mehr anonymen, kämpferischen Geistlichen. Dazwischen gab es die Mahner zur Zurückhaltung, wie Bundesrat Emil Welti oder Segesser. Dieser Luzerner Schultheiß stand auch insofern über den Parteien, als er der Zentralisation des Bundesstaates ebenso wie derjenigen der Romkirche widerstrebte und nicht die Inkonsequenz so vieler Katholiken teilte, die politischen Föderalismus mit kirchlichem Zentralismus verbanden. Was mit umgekehrter Tendenz übrigens auch für so viele radikale Politiker zutrifft, die sich politisch als stramme Etatisten gaben, vom Katholizismus und von den Katholiken so viel Selbstständigkeit gegenüber Rom verlangten, als es irgend nur anging. Im Grunde genommen die gleichen analogen Inkonsequenzen. Damit ist auch die Eingangsfrage beantwortet. Sonderfall ja, unter verschiedenen regionalen, auch sprachlichen, sprachkulturellen Aspekten des Kampfes. Zudem gab es in der Schweiz durchaus eine eigenständige Tradition eines liberalen Katholizismus. Aber auch deshalb, weil der Schweizer Katholizismus sich dank dem Kulturkampf erneuert und zu einer ununterbrochenen Dauerwirkung innerhalb der Politik der letzten 100 Jahre gelangt ist, was sich vom deutschen Zentrum wohl nicht sagen lässt. Hier sind gewisse Elemente und Minoritäten des Kulturkampfs, etwa das Polnische, ganz abgestoßen und ausgeschieden worden. Der Katholizismus hat, wenn ich recht sehe, erst von 1945 an eine wirkliche Kontinuität der Einflussnahme erlangt, ist dabei allerdings dann auf die südlichen und westlichen Stammgebiete konzentriert geblieben. Anders in der Schweiz, wo die Fronten sich ohne Gebietsveränderungen auflockern konnten. Im Berner Jura hat die Schaffung eines neuen Kantons ohnehin die Problemlage verändert. Als spezifisch kann auch das demokratische Element, das heißt die direkte Mitsprache des Volkes, erwähnt werden. Sie artikulierte sich bei der Annahme der Bundesverfassung von 1874, aber auch in der bernischen Kirchenverfassung ein Jahr später und schließlich diesmal gegen den Kulturkampf gerichtet in der Verwerfung der eidgenössischen Schulvorlage von 1882 mit ihrer latent antikirchlichen Tendenz durch das Volk. Eine derart direkt plebiszitäre Partizipation von Mehrheiten hat es meines Wissens in anderen Kulturkampfstaaten nicht gegeben. Das alles scheint die These vom Sonderfall zu erhärten. In anderer Hinsicht darf sie allerdings auch verneint werden. Der synchrone Verlauf zu den deutschen Vorgängen und Eskalationen ist unverkennbar. Das gilt von den Kampfgesetzen, die zum Teil auf eine Nachahmung hinauslaufen. Etwa Kanzelparagraf findet seine fast genaue Abbild im St. Galler Maulkrattengesetz, wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass die Kanzel damals eines der wichtigsten Massenmedien der Zeit war, ganz im Unterschied zu heute, während die Presse, wie das für Österreich eben auch gesagt wurde, sehr weitgehend die führende Presse sich in liberaler Hand befand, so gewann natürlich die Kanzel für die andere Seite eine erhebliche Bedeutung. Also das gilt von den Kampfgesetzen ebenso wie von der Absetzung der Bischöfe, vom Einsatz der Polizei und Militär. Das Vorbild Bismarcks und des siegreichen Deutschland leuchtete manchem eidgenössischen Politiker und kleinem Möchtegern-Kanzler voran. Der Katholik Anton Philipp von Segesser, den wir schon mehrmals erwähnten, hat in seiner 1875 publizierten Schrift über den Kulturkampf, die auch heute wohl noch zu den eingehendsten Analysen des Phänomens zählt und wegen ihrer kritischen Einstellung gegenüber beiden Seiten nur um ein Haar der Indizierung durch Rom entging, wichtige Akzente gesetzt. Er sieht in der Auseinandersetzung einen Ausdruck des Absolutismus oder genauer zweier Absolutismen. Zitat: Alle materielle Macht im Dienste einer absoluten Idee auf der einen, eine absolute Idee ohne materielle Macht auf der anderen Seite. Zitat Ende. Der moderne Staat aber verkörpere nur die Hülle angeblicher Konfessionslosigkeit. Selbst wenn Bismarck in dieser Hinsicht nicht der Schiebende, sondern der Geschobene sei, Kritik aber auch an der Kirche, in Wirklichkeit verkörpere eben dieser moderne Staat das antichristliche Prinzip, auch ohne Bismarck. Kritik aber auch an der Kirche, die es willkürlich und Staat, die es mit willkürlichen staatlichen Gesetzen, die willkürlich staatlichen Gesetzen die Gültigkeit abgesprochen habe und sich damit auf den ebenso uneingeschränkten Machtanspruch stütze. Zitat, die kirchlichen Systematiker unterscheiden sich von den staatlichen Systematikern nur durch das Gebiet, auf welches sie ihre Begriffe anwenden. Wohl darf die Kirche auf den Anspruch der Bibel, Ausspruch der Bibel verweisen, dass man Gott mehr gehorchen müsse als den Menschen, aber sie darf dieses Wort auf keinen Fall autoritativ anwenden. Der Kampf für den Bestand der katholischen Kirche darf nicht nur Sache der Hierarchie, er muss vor allem Sache des katholischen Volkes sein. Segesser erinnert nicht nur daran, dass das Wiederaufblühen des Katholizismus im 19. Jahrhundert mit Namen wie Seiler, Möhler, Hirscher, Häferle, aber auch Lemne und Döllinger verbunden gewesen sei. Er distanziert sich, wie schon früher, von der Forderung auf eine Restitution des Kirchenstaates. Die Hauptkritik Segessers aber zielt doch auf den staatlichen Absolutismus und dessen modernste Verkörperung. Die ganze Herrlichkeit des neuen Deutschen Reichs beruht am Ende nur in der aufgeklärten Despotie Bismarcks. Und dieser pseudonyme Absolutismus ist es, dem Europa huldigt, von dem die Fürsten sich beugen und dem die Demokraten die Hand drücken, während die Konstitutionellen in dem befriedigenden Gefühl ihrer geschäftigen Nichtigkeit sich dienstlich um ihn her bewegen. Das Sonderbare dabei ist, dass die Fürsten mit den Liberalen, die Demokraten mit den despotischen Aspirationen der bismarckischen Politik sympathisieren. Was also Segesser, den ich hier mit Bedacht hervorhebe, weil er außerhalb der Schweiz zu wenig bekannt ist, was notabene auch der geringe Erfolg seines im Erscheinen begriffenen Briefwechsels zeigt. Was Segesser konstatiert und besorgt, ist der Anpassungsdruck, der vom pseudoliberalen Reich auf die Schweiz ausgeht und zu einer Art von ideologischer Verschmelzung zu führen droht. Dem hätte auch die Gegenseite nicht unbedingt widersprochen. Als die Nachricht von Mermios Verbannung in Berlin einging, ließ nämlich Bismarck den schweizerischen Gesandten zu sich kommen und beehrte ihn mit einem Gespräch, eine seltene Ehre. Wir kämpfen auf dem nämlichen Boden und um die nämlichen Ziele, tat er ihm kund, freute sich über die energische Haltung der Schweiz, worauf der Gesandte seinerseits bemerkte, dass die Haltung Deutschlands in dieser Frage für uns selbst von höchster und unmittelbarer Bedeutung sei. Der Kanzler expektorierte im Weiteren über den unaufhaltsamen Niedergang aller katholischen Staaten, von Polen im Osten bis nach Portugal im Westen etc. Sie finden dieses Gespräch im Band 3 der Document Diplomatique Suisse. Auch wenn man schweizerischerseits dann auch die Selbstständigkeit des Vorgehens unterstrich, so kann doch keinem Zweifel unterliegen, dass man sich durch das Vorgehen Deutschlands für gedeckt hielt, gerade auch zu dem Zeitpunkt, da das französische Rechtsregime der früheren 70er Jahre die katholische Geistlichkeit im Jura wie den exilierten Mermiot deckte. Dem entsprach dann auch eine enge Verbundenheit des deutschen Gesandten in Bern, des Freiherrn von Röder, mit den maßgebenden schweizerischen Politikern. Einmal musste er in Berlin reklamieren, weil Berichte, die er nach Berlin geschickt hat, wörtlich in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung zu lesen stand, mit Äußerungen schweizerischer Politiker, das sei ihm sehr peinlich, das könnte ihm eventuell wertvolle Quellen verstopfen. Man sieht also doch eine sehr starke Übereinstimmung. Die Beziehungskrise zwischen Bern und Berlin kam mit Bismarcks Rechtswendung, seiner Abwendung von den Liberalen und vom Kulturkampf, seiner verstärkten Stellungnahme gegen die Sozialdemokratie, deren Führer teilweise in der Schweiz Zuflucht suchten und fanden. Nun zeichnete sich jene Abkühlung des Verhältnisses ab, das die 80er Jahre bestimmte und kurz vor dem Sturz des Kanzlers im Wohlgemuthandel gipfelte. Zu Zu dem Zeitpunkt aber hatte die Führungsrolle Deutschlands im kirchenpolitischen Kampf schon längst ihr Ende gefunden, dass ohne sie der Kulturkampf in der Schweiz wohl nicht mit der Härte und Konsequenz durchgestanden worden wäre, darf als sicher gelten, wenn auch, das sei nochmals hervorgehoben, die Zielsetzung letztlich schweizerischen Ursprüngen und Notwendigkeiten entsprang. Abgeschlossen ist übrigens die Forschung zu diesem Thema noch keineswegs, auch wenn eine Gesamtdarstellung des Schweizer Kulturkampfes vorliegt. Es fehlen außer Studien zu diversen Regionen Arbeiten zur Volksfrömmigkeit, zur Bedeutung der sozialen Gruppen im Kulturkampf, zu dem wichtigen, bisher sehr vernachlässigten und quellenmäßig auch nicht leicht zu ermittelnden Anteil der Frauen. Die Frauen waren nämlich oft viel energischer, gerade im katholischen Lager, als die Männer. Das ging dann bis zur Brachialgewalt gegen neukatholische Priester, gegen sogenannte Intrus. Das ist bis jetzt in der Forschung zu wenig erfasst worden, aber auch Wechselwirkungen von Industrialisierung und Kulturkampf, die Gesetzgebung, besonders in den Strafgesetzen, Aspekte der Schulpolitik, dann aber auch zu dem in der Schweiz noch wenig erforschten Streit um den Modernismus. Gleiches oder Ähnliches gilt für eine endlich einmal zu schreibende Geschichte des Kulturkampfs in Deutschland. Ich hoffe, die verbesserten Quellenvoraussetzungen jetzt nach der Vereinigung schaffen das und machen das möglich, dass eine moderne Geschichte des deutschen Kulturkampfs entsteht. Es gibt also noch manches zu tun auf diesem Felde. Ich danke Ihnen. Wie gründliche, die Besonderheiten der Schweiz und die europäischen Zusammenhänge einbeziehende Darstellung. Ich bin besonders froh, dass beide Redner des heutigen eingehalten haben. Jedenfalls die beiden Redner haben die große Disziplin gewiesen, die wir eigentlich brauchen. Aggiungo solo per gli amici italiani alcuni punti non segnati nel sunto stampato. Il professor Stadler ha esposto inoltre che il Kulturkampf non fu soltanto crisi di modernizzazione, questo parlavamo già ieri, ma crisi di integrazione della società cattolica conservatrice nel contesto di una confederazione moderna di Stato, che poi si trattava di due offensive centraliste, offensiva centralista da parte dello Stato, cioè della confederazione che diventava più centralista, e all'interno della Chiesa cattolica, dove diventavano sempre più forti le correnti di centralizzazione, di romanizzazione. Poi ha sottolineato che anche all'interno della Chiesa cattolica in Svizzera il Kulturkampf ha portato ad una democratizzazione anche delle strutture ecclesiali, ha discusso le tesi che il Kulturkampf sia stato causato piuttosto da cause sociali ed economiche e ha invece sostenuto che si trattava di una lotta tra due ideologie politiche, ha riflettuto sulle cause del Kulturkampf, sulla questione se questa lotta era da evitare o no, e ha soprattutto sottolineato il ruolo di sostenitori del Kulturkampf in tutti i due lati, cattolico-liberale, ha ricordato specifiche tradizioni liberal-cattoliche che poi hanno facilitato questa democratizzazione, ha accennato alle convergenze con Berlino negli anni 70, che poi finirono, e alla fine, con tante altre cose che qui devo omettere, ha parlato di questioni aperte nelle ricerche, come per esempio il ruolo delle donne nelle lotte ecclesiastiche, quando soprattutto le donne si opponevano a parroci liberali imposti a loro, e ad altri problemi come per esempio ai nessi tra Kulturkampf e problemi sociali e economici. Wir haben auf jeden Fall noch eine halbe Stunde Zeit zur Diskussion, denn wir brauchen ja erst gegen 1:15 zum Essen gehen. Es ist sogar besser, weil dann eben die Mensa freier ist. Und damit eröffne ich die Diskussion. Wie nach dem Vortrag von Herrn Kollegen Wurzelka bitte ich um kurze, auf das Thema bezogene Beiträge, am besten Fragen. Und da heute Morgen fast nur die Professoren diskutiert haben, möchte ich die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer daran erinnern, dass dies ein Seminar ist, welches auch für Sie gemacht ist. Herr Del Favo hat sich als Erster eingetragen. Bitte beginnen Sie gleich. Ich bitte aber um die anderen Wortmeldungen, damit man sehen kann, wie viele Interventi wir zu erwarten haben. Herr Dr. Braun. Sie haben zu Eingang Ihres Referats den Kulturkampf als, ich will es mal so sagen, Nachwehen des Investiturstreits bezeichnet. Und nun ist es ja so, dass man durchaus zwischen dem Investiturstreit und dem Kulturkampf auch eine Parallele ziehen kann, und zwar dahingehend, dass der Investiturstreit eine recht eigentlich große Bedeutung nur in Deutschland hatte. In den westeuropäischen Staaten, wenn man die mal betrachtet, ist das eigentlich sekundär gewesen. Das kam dadurch zustande, dass eben der deutsche König gleichzeitig der römische Kaiser war, also Sie alle kennen diese Problematik. Im Kulturkampf wiederum ist die deutsche Besonderheit eigentlich, dass es die Konfessionsteilung gibt, also Protestantismus und Katholizismus, was in Österreich und Italien nicht der Fall ist. Das sind also bestenfalls Minderheiten, die Protestanten. Nun haben wir aber in der Schweiz jetzt den Fall, dass es sowohl eine starke protestantische als auch eine starke katholische Fraktion gibt. Jetzt würde mich an diesem Sonderfall Schweiz interessieren, inwiefern kann man das mit der deutschen Problematik vergleichen? Wurde zum Beispiel der Katholizismus in der Schweiz, ja, da muss ich sagen, als Konföderationsfeind angesehen, also analog zu den Reichsfeinden in Deutschland, das Zentrum und der Katholizismus? Können Sie da im Einzelnen nochmal spezifizieren, welche Maßnahmen sagen wir mal, staatlicher Ebene aus gegenüber den Katholiken stattgefunden haben? Vielen Dank, Herr. Traducete voi. E dunque, a proposito delle situazioni parallele che sono state finite. Confederazione, quindi di un sistema federalista. Herr Dr. Braun, bitte. Sie sprachen auch vom Abbau des Wessenbergianismus. Inwieweit ist der Wessenbergianismus ein Sammelbecken an Kritikpotenzial gegenüber der Nunziaturpolitik des Heiligen Stuhls? Inwieweit ist Wessenberg selber, der ja unterschieden werden sollte vom Wessenbergianismus, hier noch in der frühen Diskussion genuin beteiligt. Ich meine nicht persönlich, sondern in seinen Schriften. La questione sulla posizione del Wessenberg e sulla sua dottrina e se questa ha costituito un potenziale eventualmente critico nei confronti dell'azione papale condotta attraverso la nunziatura. Kollege Ara, per favore. Du hast Fragen empfohlen. Ich beschränke mich auf eine Frage und sage, ich möchte wissen, ob die Geschichte des Kulturkampfes und des Katholizismus, katholischen Bewegung in Tessin, bleibt in einem bundesschweizerischen Rahmen oder wenn man sie auch im Rahmen der Geschichte des italienischen Katholizismus, der Garantiegesetze, der römischen Frage in Betracht nehmen muss, und zwar ob Tessin von der italienischen Lage, die katholische Bewegung beeinflusst wurde. Solo una domanda, se la situazione del Ticino deve essere considerata esclusivamente in una prospettiva svizzera, oppure se devono anche essere prese in considerazione legami con il cattolicesimo italiano. Grazie, Frau Dr. Herrlin. Sie haben das vorhin angesprochen, dass die Unterstützung Deutschlands im Schweizer Kulturkampf, jetzt gerade im Fall Marmillon, in der Schweiz relativ positiv aufgenommen wurde. Ich kenne mich darüber überhaupt nicht aus. Ich kann mich nur erinnern, dass ich mal einen Bericht des österreichischen Botschaftsrates in Berlin an Andraschi gelesen habe, der also da relativ befriedigt von einer recht deutlichen Abfuhr Bismarcks durch die Schweiz berichtete. Also gerade in dieser Frage hätte sich die Schweiz also aufs Heftigste verwehrt, dass also da eine deutsche Einmischung stattfinden dürfe. Und der Botschaftsrat hat das im Zusammenhang mit der gesamten Problematik um Frankreich, Belgien, Spanien, was ja da in 74 in der Zeit ziemlich viel Konflikte mit Deutschland hervorgerufen hatte, gesehen, hat der jetzt im Sinne seiner eigenen Interessen berichtet, oder hat der, habe ich das jetzt falsch in Erinnerung, das weiß ich jetzt nicht. Sul ruolo giocato dalla Germania e dalla Prussia nel sostegno a questa situazione, come era visto, se relativamente in modo positivo in Svizzera, come lei sembra di ricordare, e a questo proposito citava il caso dell'ambasciatore negativo, l'ambasciatore austriaco a Berlino. Prima di passare la parola al collega Traniello, devo aggiungere una cosa che avevo dimenticato nel mio sotto, che cioè è stata appunto insistito sul ruolo di alcuni cattolici liberali, tra i quali ha nominato Segesso con la sua polemica contro il neo e pseudo assolutismo dall'una e dall'altra parte per una liberalizzazione delle strutture. Ora passa al... Vielleicht nur eine ganz kleine Berichtigung, dass ich hier nicht missverstand. Segesso ist nicht ein liberaler Katholik gewesen. Er war ja eigentlich das informelle Haupt der katholisch-konservativen Fraktion in der Bundesversammlung, aber er gilt natürlich im Rückblick, im Vergleich mit den wirklich, sagen wir, ultramontanen Katholiken, die sich vor allem dann in Fribourg konzentrierten, als relativ liberal. Er war zum Beispiel ein entschiedener Gegner des Christkatholizismus, hat verhindert, mit allen seinen Möglichkeiten, die er als Jurist und als Schultheiß hatte, dass die Christkatholiken eine Kirche in Luzern bauen durften, später haben sie dann doch gebaut und so weiter. Er stand also wirklich zwischen den Fronten und galt also als gemäßigter katholisch-konservativer, aber nicht als liberal. Das hätte er sich strikte abgelehnt, nur dass hier kein Missverständnis entsteht. Es ist etwas kompliziert, nicht wahr? Das, nicht ja, der Hinweis auf Christ bzw. Altkatholizismus, gerade auch in ihrer Betonung als Religion einer kleinen Elite, als Konfession einer Elite, ist ja hochwichtig und führt auch auf die Diskussionen von gestern mit Herrn Weber zurück. Ma ora c'è la parola il collega Traniello. Anch'io volevo solo fare una domanda circa la continuità, la persistenza di influenze, se questa persistenza è provata, delle teorie di Alexandre Vinet sulla visione separatistica circa i rapporti tra la Chiesa e i poteri pubblici e gli stati in generale. Questo per due motivi, che come sappiamo Vinet ha avuto una certa eco anche in Italia attraverso la mediazione della famiglia Cavour particolarmente, ma non solo, e anche su ambienti cattolici. Il separatismo vinettiano è stato una delle fonti del cattolicesimo liberale, quello che io propriamente definisco cattolicesimo liberale, che è tendenzialmente separatista. Ma credo che non abbia avuto un grande peso nella determinazione della concreta politica ecclesiastica degli stati. Volevo sapere questo, se in Svizzera si riscontra, al di là di un'eventuale continuazione ideale o culturale di queste idee, anche degli effetti sul piano più propriamente politico. Grazie. Gibt es in der Schweiz den Einfluss oder die Tradition des Separatismo in der Version eines Vinet, wie er in Italien? Wie hoch ist der außenpolitische Faktor in der Kulturkampfpolitik der Schweiz anzusiedeln? Ich erinnere da nur an eine Äußerung Bismarcks interessanterweise zu Minghetti, zum italienischen Ministerpräsidenten im Jahre 1873, wo er davon gesprochen hat, dass bei einem ultramontanen Kurswechsel in der Schweiz ein Präventivkrieg gegen die Schweiz eventuell nicht zu verhindern sei. Gibt es Äußerungen Schweizer Regierungspolitiker, ob man sich überhaupt dieser Gefahr oder eventuellen Gefahr bewusst war, oder sah man sich eventuell sogar unter dem Druck der deutschen Kulturkampfpolitik sich anzuschließen, weil man selbst außenpolitisch zu schwach war? Entschuldigen Sie, ich habe es nicht ganz verstanden. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, befürchtete Bismarck eine ultramontane Machtübernahme in der Schweiz? Ja, also das hat er zumindest zu verstehen gegeben. Ob das jetzt seine wirkliche Furcht war oder ob er es nur vorgeschoben hat, ist schon wieder was anderes. Das scheint mir ein Verständnisproblem zwischen Herrn Minghetti und Bismarck zu sein, oder wäre es das zu hören, denn das so etwas war gar nicht von den Mehrheitsverhältnissen her gar nicht möglich. Also das erstaunt mich, aber ich hätte gerne die Stelle, wenn ich die Stelle mal im Original lesen würde, würde es mich sehr interessieren. Das kann ich Ihnen gerne geben. Ja. Es ist, glaube ich, gerade vielleicht auch ein Beweis dafür, dass diese Verfolgungsangst Bismarcks sehr groß gewesen ist. Ja, oder nur ein Versuch, Minghetti, der auf vorsichtigeren Positionen stand und beharrte, von der Gefährlichkeit des Ultramontanismus zu überzeugen und in den deutschen Kulturkampf hineinzuziehen. Bismarck wusste meistens bei solchen Übertreibungen sehr wohl, was er wirklich wusste und was er wollte. Aber da müsste man dann die Quelle heranziehen. Die Gespräche Bismarck-Minghetti 1873 sind ja in diese Richtung gegangen, die ich jetzt andeute. Ja, ich glaube, es gibt wenig Fragen. Es gibt keine. Ach, Herr Weber, bitte. Sodass Sie ausführlich antworten können. Eine Frage ganz generell. Herr Stadler, Sie haben insgesamt in Ihrem großen Werk und auch in diesem Vortrag für den Kulturkampf, wenn ich das recht verstanden habe, eine modifizierte, kritisch angewandte Modernisierungstheorie als Grundmuster der Erklärung angewandt. Also Dinge wie etwa Integration in der Schweizer Gesellschaft, Säkularisierung, Partizipationskrise, dieses ganze außerordentlich erklärungsstarke Raster, mit dem man Prozesse des 19. und 20. Jahrhunderts seit etwa 1960 sehr weit in der Historiografie anwendet. Das ist eine neue grundsätzliche Sicht der Dinge. Alle älteren Kulturkampfdarstellungen kennen diese Modernisierungstheorie nicht, die etwa mit dem Namen Eisenstadt als vielleicht führende zusammenhängt, die auch in den Details sehr verfeinert. Meine Frage ist jetzt folgende. Wir haben von Herrn Becker das interessante Bismarck-Zitat gehört am ersten Tage: Nachdem der Kampf ein ewiger ist zwischen der geistlichen und weltlichen Gewalt, und auf Agamemnon. Und im Grunde genommen ist mir jetzt aufgefallen, dass die bisherigen letzten Endes auch von einer Dauerhaftigkeit des Gegensatzes ausgehen. Wenn man die Modernisierungstheorie anwendet, ist es eine einmalige große historische Konstellation. Wie stehen Sie zu? Allora, una nuova presa di coscienza dei vari problemi legati alla, al Kulturkampf e alle Barriere, riferendosi alla questione proposta da una citazione di Bismarck proposta dal professor Becker nella prima giornata. Il professor Weber faceva una domanda che non ho capito. Se il modello di modernizzazione adottato anche dal professor Stadler, modello nuovo adottato nella storiografia recente dagli anni 60 in poi, sia valido e se Stadler potrebbe riflettere ancora un po' più fondamente questo concetto paragonandolo con i vecchi concetti della storiografia sui Kulturkampf. Lotta perpetua oppure conflitto concreto in una concreta epoca storica? Ja, vielen Dank für die Fragen. Zuerst Frage von Herrn De Fabo. Investiturstreit, ja, das ist mir gerade wieder eigentlich aktualisiert worden im Vortrag über Österreich, nicht wahr, als Kaiser Franz Josef es vermied, einem Bischof die Hand zu geben, weil er sonst den Ring hätte küssen müssen. Das zeigt doch irgendwie, dass diese Symbolik damals noch nachspielt. Es ist so, das geht eigentlich, steht unter der Voraussetzung der sehr stark dominierenden historischen Bildung. Das 19. Jahrhundert war ja eigentlich das Jahrhundert der historischen Bildung par excellence. Jeder einigermaßen Gebildete kannte diese Streitigkeiten zwischen Heinrich dem IV. Und Gregor dem VII., alles das, diese Bulla unam sanctam und so weiter. Es gab sehr viel mehr historische Dramen, die auf den Theaterspielplänen dominierten, als heute. Auch die Historiengemälde, nicht wahr, der eigentliche Kult der Historienmalerei damals, Bilder, die heute meistens in den Kellern versunken sind, der Museen, kommt nicht von ungefähr. Viele Geschichtswerke wurden gelesen, und zwar von einem breiten Publikum, nicht nur. Man lebte und webte also im Mittelalter, und Bismarck ist ja von einem förmlichen Komplex, nicht nur einem Canossa-Komplex heimgesucht worden, als er sagte, nach Canossa gehen wir nicht. Im Grunde genommen überhöht er damit das Problem, er war ja in keiner Weise so bedroht, wie er das darstellt. Ich glaube, das ist eine wesentliche Voraussetzung für das Verständnis der damaligen Situation. Heute wäre das fast nicht mehr möglich, weil die Leute einfach schlicht und einfach zu wenig historisch gebildet sind, um darauf noch anzusprechen. Nun, die Rolle des Protestantismus im Kulturkampf ist je nachdem eine verschärfende oder eine abschwächende gewesen. Es gab eben Protestanten, die ausgesprochen antikatholisch waren, und es gab dann auch Protestanten, die mehr kirchlich konservativ waren und sagten, jetzt geht es gegen die Katholiken, nächstens wird es gegen uns gehen. Das ist also durchaus deutlich. Was eigentlich keine Rolle mehr spielten, waren so die alten Konfessionsgrenzen, wie sie in den Konfessionskämpfen des 16., 17. Jahrhunderts noch wichtig gewesen waren. Ich habe darauf hingewiesen, dass die katholisch-konservativen Kantone praktisch vom Kulturkampf verschont blieben, ganz einfach, weil der Kulturkampf im allgemeinen kantonal geführt wurde, und die Regierungen, die eben eine konservative Regierung hatten, die führten keine Kulturkampfgesetze ein. Da war soweit alles in Ordnung. Es waren fast immer gemischte Kantone, oder wenn es katholische Kantone waren, dann mit einer starken liberalen Regierung wie Solothurn. Solothurn ist eigentlich der Ausnahmefall eines mehrheitlich katholischen, aber eben liberal regierten Landes. Kantons, wo das gekämpft wird. Also direkte Konfrontationen mit Katholizismus und Protestantismus hat es nicht gegeben. Interessant ja auch, dass es nie einen Kulturkampf gegen die protestantische Kirche gegeben hat. Das könnte man sich fragen, warum. Wahrscheinlich, ich erkläre das dadurch, dass die protestantische Kirche, sei es nun die reformierte oder die lutherische, von ihren Anfängen an so eng mit dem Staat verbunden war als Staatskirche, dass es nie zu Konfrontationen kam. Es kam gelegentlich zu Konfrontationen mit einzelnen Pfarrern, die sich irgendwie nicht konform verhielten, aber nie zu einer Auseinandersetzung mit der Kirche. Also der Katholizismus als Reichsfeind, ja, bei ganz gelegentlich in radikalen Äußerungen kommt das vor, dass die Katholiken eigentlich die Feinde des Bundesstaates sind, aber wirklich repräsentativ ist das nicht geworden. Man wusste eben doch, dass man in der Schweiz mit einer so starken, gegen eine so starke Minderheit à la longue nicht leben konnte. Dann Herr Dr. Braun, Westenbergianismus. Ja, Westenberg hat einen sehr starken Einfluss gehabt um 1800, also in der napoleonischen Zeit, kann man sagen, weil ja, er war ja der Bistumsvertreter von Konstanz und bekanntlich war ja in der alten Eidgenossenschaft das Bistum Konstanz die wichtigste Diözese der deutschen Schweiz gewesen. Und so hat Westenberg seinen Einfluss in der deutschen Schweiz geltend machen können. Es gab auch starke Anhänger Wessenbergs. Jetzt erscheinen gerade ein Briefwechsel mit einem seiner wichtigsten Anhänger, Thaddäus Müller. Der Gegner war der Nuntius, nicht wahr? Der Nuntius in Luzern hat immer versucht, dann eben den Wessenbergianismus zu bekämpfen, auszuschalten. Das ist ja dann schließlich in der Neuordnung der Diözesanverhältnisse auch gelungen, indem es gelang, also Herr Wessenberg ganz um seine Macht zu bringen. Ein gewisses Kritikpotenzial gegen die römische Kirche ist immer da gewesen, gerade auch in der Regenerationszeit in den erwähnten Badener Konferenzbeschlüssen von 1834 wirkt ein Wessenbergianismus nach. Nun, Herr Ara, der Sonderfall Tessin. Ja, Tessin ist insofern ganz interessant. Es ist ein Kulturkampfkanton bis 1875. Da sind die Radikalen an der Macht und zwar sehr rücksichtslos. Und dann gewinnen die Konservativen die Wahlen und dann gehört der Kanton Tessin zu den einen Ausgleich suchenden Kantonen. Und zwar deshalb, weil ja diese einseitige Trennung, Abtrennung des Tessins von den Diözesen Mailand und Como eine sozusagen eine rechtsfreie Zone geschaffen hatte. Der Papst hatte das nie anerkannt. Man hatte das einseitig sozusagen unter dem Feuerschutz des Krieges von 1859 durchgeführt. Ja, welcher Diözese gehört nun der Tessin an? Die Tessiner hätten schon damals am liebsten ein eigenes Bistum gehabt, aber der Bundesrat war dagegen, weil er sich sagte, in einem konservativen Kanton Zug wird der Bischof sowieso eine konservative Größe werden. Und dann hat man schließlich nach langem Hin und Her dann diesen Ausgleich mit Lascher gefunden und ihn sozusagen für seine letzten Jahre noch diese Pfründe zugeführt. Also der Tessin spielt eine große Rolle, vor allem gewisse Tessiner konservative Politiker hatten dann ihren heißen Draht sowohl nach dem Vatikan wie auch nach Bern zu den Bundesräten. Ja, Frau Dr. Herrenleben, da müsste ich einfach auch das Original dieses Dokuments sehen. Es ist also nicht vom österreichischen Botschafter, sondern wenn ich recht verstanden habe, vom österreichischen Botschaftsrat. Da müsste ich das genaue Datum wissen und es würde mich einfach interessieren, ich müsste es dann einordnen und sehen, wie das genau zu verstehen ist. Also jedenfalls... Ja, sicher hat die Schweiz immer wieder nach außen betont, ihre Unabhängigkeit im Vorgehen von Deutschland, das schon. Und vielleicht mag das auf diesen Bericht abgefärbt haben. Es ist auch möglich, dass der schweizerische Gesandte in Berlin, der Oberst Hammer, der dann später selber Bundesrat war, übrigens liberaler Katholik war, dass der vielleicht das im Gespräch mit einem österreichischen Gesandten gesagt hat, sozusagen als Ablenkungsmanöver, das ist alles auch möglich. Herr Praniello, Alexandre Vinet, Lehre von der Trennung von Kirche und Staat. Nun, dass Vinet selber in der Kulturkampfzeit zitiert worden wäre, das ist mir nicht präsent. Es könnte sein, aber es ist mir also einfach in dem Zusammenhang nicht präsent. Der Kanton Watt hat überhaupt im Kulturkampf praktisch keine Rolle gespielt. Die Frage von einer möglichen Trennung von Kirche und Staat tauchte immer wieder auf. Sie wurde aber merkwürdigerweise von beiden Kulturkampfseiten eigentlich eher abgelehnt. Denn beide wollten diese Trennung nicht, die katholisch-konservativen nicht, weil sie im Grunde genommen an dieser Verschmelzung mit dem Staat, vor allem eben in katholischen Gebieten, festhalten wollten. Die Radikalen wollten es auch nicht, weil sie dann jeden Einfluss auf die Kirchenpolitik verloren hätten. Es ist dann aber zur Trennung gekommen, aber das ist also eigentlich gehört in die Nachgeschichte des Kulturkampfs im Kanton Genf, ist das 1907 oder 8 dann endlich durchgeführt worden im Kanton Basel. Etwas später, wobei maßgebenden Einfluss der damalige Regierungsrat und Professor Karl Christoph Burkhardt, der Vater des Historikers Karl I. Burkhardt, an diesen Verhandlungen spielte. Ja, wir haben ja schon gesprochen, Herr Saltycek, über diese, eben das nicht ganz klar. Ich meine, dass außenpolitische Faktoren eine gewisse Rolle spielten im schweizerischen Kulturkampf schon nicht, weil die Schweiz fühlt sich ja immer irgendwie nicht direkt bedroht, aber sie geht doch immer davon aus, dass eines Tages eine Bedrohung an die Schweiz herantreten könnte. Das hat sich auch bei der ganzen Diskussion um die Abschaffung oder Nichtabschaffung der Armee gezeigt, mit einem gewissen Recht, wie man jetzt ja wieder aus jüngsten Erfahrungen weiß. Ich meine, die außenpolitischen Konstellationen können sich von einem Monat auf den anderen dramatisch verändern und dann ist eine friedliche Situation plötzlich in eine in das Umgekehrte verwandt. Und im Kulturkampfzeit hatte man eine gewisse Angst vor Frankreich, weil Frankreich in den frühen 70er Jahren, also eigentlich so bis 75, eine katholisch restaurativ-monarchistische Politik trieb und dann eben auch einmal Mermio beherbergte, und Mermio durfte immer wieder predigen, nicht wahr, er tat das zum Teil auch gegen die Schweiz, aber eben auch diese jurassischen Priester aufnahm. Es wäre übrigens fast zum einzigen Todesfall des Kulturkampfs, von dem ich weiß, gekommen, in dem ein Priester von einem bernischen Landjäger gejagt wurde, dann fiel er bei der Flucht, stürzte er in den Doubs und konnte offenbar nicht schwimmen, konnte also im letzten Augenblick noch gerettet werden, aber das hat die bernische Regierung hat das als eine ständige Einmischung und Bedrohung ihrer Kirchenpolitik empfunden, dass da Geistliche aus Frankreich, jurassische Geistliche kommen und heimlich ihren Gläubigen Trost zusprechen. Also Frankreich galt als unsicherer Faktor. Später war es dann vor allem Italien, von dem man sich für bedroht hielt, wegen des Irredentismus, was ja dann auch zum zeitweiligen Zusammen, inoffiziellen und informellen Zusammenarbeit zwischen hohen schweizerischen und höheren österreichischen Militärs geführt hat. Ja, und die Frage von Herrn Weber wegen der Modernisierungstheorie. Ich meine, ich will nicht den ganzen Kulturkampf darauf zurückführen, das möchte ich nicht. Aber es scheint mir ganz klar, dass das eine Rolle spielt. Nicht wahr? Wir sind ja, ich meine, dieses ganze Bündel, das man sozusagen als Modernisierung betrachten kann, also Emanzipation von kirchlichen Bindungen, stärkere durch technische Durchsetzung verschiedener Lebensbereiche, Industrialisierung, eine stärkere Verwissenschaftlichung des Denkens und so weiter, die sich vor allem im späten 19. Jahrhundert Kennzeichen macht, und dann überhaupt so eine kritische Distanz, vor allem bei Eliten gegenüber dem Geglaubten, gegenüber den herkömmlichen Traditionen und so weiter. Das alles muss man wohl schon als einen Modernisierungsprozess betrachten. Und schließlich hat ja die Kirche das auch ganz genau realisiert. Im Grunde genommen ist ja der Syllabus nichts anderes von 1864 als eine einzige Verdammung dessen, was man in unsere Sprache übersetzt. Eine große Modernisierungstheorie, sozusagen eine Anti-Modernisierungstheorie nennen könnte. Nicht wahr? Man hat das gesagt. Was übrigens nicht ganz ausschließt, der Kampf ist einmalig oder ewig. Nicht wahr? Es gibt natürlich immer wieder solche Formveränderungen, Modernisierungen oder wie man neuerdings in der Wissenschaft zu sagen liebt, Paradigmenwechsel, die als Modernisierung empfunden werden und die dann immer wieder eben zu Gegensätzen zwischen dem kirchlichen und dem staatlichen Bereich führen können. Insofern ist der Kampf durchaus im gewissen Sinne, ich gebrauche das Wort ewig nicht gern, aber ich würde sagen, es kann sich immer wieder unter bestimmten Vorzeichen erneuern. Ich glaube, damit habe ich alle Fragen, jedenfalls wenn meine Stichnotizen nicht prüfen, alle Fragen beantwortet, oder habe ich eine Frage unbeantwortet gelassen, hoffe ich. Herzlichen Dank auch wegen dieses Schlusshinweises auf die Wiederholbarkeit, wenngleich in anderen Formen, zwischen konservativen und progressiven Wertesystemen. Wir erleben das ja auch in der Gegenwart. Wir sind einigermaßen gut mit der Zeit zurechtgekommen. Und gestatten Sie mir deswegen noch einen Satz, weil wir ja gelegentlich auch an das Trentino und an Tirol denken sollten in diesen unseren Überlegungen, wenn am Ende der ersten Hälfte von dem österreichischen Italienbild der Vice Versa die Rede war, für uns eine Selbstverständlichkeit, aber vielleicht für die Jüngeren unter uns nicht. Die Trentiner, obwohl von italienischer Sprache, wollten mehrheitlich lange nicht Italiener werden, weil Österreich, zu dem sie gehörten, katholisch-konservativ war und Italien als liberal und progressiv galt. Damit Sie sehen, die Kombinationen von regionaler und großer Geschichte, von politischer und religiöser Geschichte. Wir haben also dank der großen Disziplin das Ziel erreicht. Ich begrüße Monsignore Roger, der ja Mitglied unseres Beirates hier ist und der freundlicherweise versprochen hat, heute Nachmittag für die, die teilnehmen wollen, eine Führung durch den Dom und die Ausgrabungen zu machen. Abbiamo quella mezza giornata libera, ma naturalmente l'uno o l'altro andrà nelle montagne, però Monsignor Roger ha promesso di fare una visita guidata al Duomo e agli scavi fatti sotto il Duomo, sotto la sua direzione, alle 15:30 in Piazza Duomo. Ci incontriamo in Piazza Duomo. Und da Herr Prelat Roger komplett zweisprachig ist, gibt es keine Probleme der Übersetzung. Also jetzt gehen wir wie immer in die Mensa zum Mittagessen, in der Hoffnung, dass es jetzt dort leerer ist, 15.30 Uhr und morgen früh um 9.15 Uhr der Vortrag von Herrn Professor Meyer. Ancora mille grazie per questo gastissimo.